dich geht's von der Skyline zum Grabstein. Dein Rap frisst Viagra, denn er will mal hart sein. Wir schießen Blei auf jeden, der denkt, der wäre auf einem Level mit mir und BZ. Für dich geht's von der Skyline zum Grabstein. Dein Rap frisst Viagra, denn er will mal hart sein. Wir schießen Blei auf jeden, der denkt, der wäre auf einem Level mit mir und BZ. James Shanklin ist kein Mensch, ich bin der Vampir von Stuttgart. Deine Ho gehört zu meinem Körper, so wie Brustwarzen. Mein Hirn produziert Hass, kein Dopamin. Ich hab nur zwei Hobbys, Crack oder Krokodil. Ich seh aus wie der Raincoat-Killer und tret in deiner Stadt auf wie Godzilla. Deutschland sucht kein Superstar, aber mich bundesweit. Deine Crew protestiert im Kerker via Hungerstreik. Rap mich von Glocks, du Homo-Nutzer-Nal.